trinken noch ein Tröpfchen, trinken noch ein Tröpfchen aus der kleinen Engeldott. Trinken noch ein Tröpfchen, trinken noch ein Tröpfchen aus dem kleinen Engeldottchen. O Susanna, ist das Leben auch so schön? O Susanna, ist das Leben schön? Alle eine Krähen, alle eine Krähen, nur der kleine Krieg kann nicht. Alle eine Krähen, alle eine Krähen, nur der kleine Krieg kann nicht. O Susanna, ist das Leben auch so schön? O Susanna, ist das Leben schön? Alle Möpse bellen, alle Möpse bellen, nur der kleine Rollmops nie. Alle Möpse bellen, alle Möpse bellen, nur der kleine Rollmops nie. O Susanna, ist das Leben auch so schön? O Susanna, ist das Leben schön? Alle Böcke stoßen, alle Böcke stoßen, nur der kleine Holzbock nie. Alle Böcke stoßen, alle Böcke stoßen, nur der kleine Holzbock nie. O Susanna, ist das Leben auch so schön? O Susanna, ist das Leben schön? Alle Fische schwimmen, alle Fische schwimmen, nur der kleine Backfisch nie. Alle Fische schwimmen, alle Fische schwimmen, nur der kleine Backfisch nie. O Susanna, ist das Leben auch so schön? O Susanna, ist das Leben schön? Alle Jahre Kind, alle Jahre Kind, ist das der 24. Alle Jahre Kind, alle Jahre Kind, ist das der 24. O Susanna, ist das Leben auch so schön? O Susanna, ist das Leben schön?